1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, ich bin noch ganz fasziniert von dem Nachspann gerade im Fernsehen, in der Sendung, die vor uns lief. Da hätte ich noch 10 Minuten lesen können. So interessant war das. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So, wir haben heute nach unserer Sexsendung gestern heute wieder eine freie Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich besonders auf meine erste Anruferin heute. Die ist 14 Jahre alt und heißt Lea. Hallo Lea. Hallo. Hallo Lea. Warum rufst du mich an? Also vor 5 Monaten ist meine Oma gestorben. Mhm. Und ja, da wollte ich dich fragen, was du gemacht hättest, um das zu verarbeiten. Ja, erzähl mal so ein bisschen, ist deine Oma plötzlich verstorben? Also eigentlich schon. Ja, was hatte sie denn für eine Erkrankung? Diabetes. Mhm. Ja, und das andere weiß ich gar nicht. Ja, dann war sie lange krank schon. Ja. Aber dennoch plötzlich. Ja. Mhm. Wie alt ist deine Oma geworden? 80. 80 Jahre alt? Ja. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Oma? Eigentlich sehr gut. Ja? Mhm. Wie oft habt ihr euch so gesehen? Also zuerst haben wir zusammen in einem Haus, also in einer Wohnung gewohnt. Ja. Und dann sind wir aber umgezogen und dann hat sie bei meinem Opa gewohnt. Mhm. Und dann habt ihr euch nicht mehr so ganz oft gesehen? Also, ich bin fast jeden Tag hingegangen. Ach so, doch, das schon. Ja. Ja. Als die Oma dann krank wurde, ist sie dann noch in ein Krankenhaus gekommen oder ist sie zu Hause gestorben? Nee, die ist noch in ein Krankenhaus gekommen. Ja. Hast du sie da auch besucht? Nee, also, das war ja in der Nacht und dann ist sie gleich verstorben. Ach so, so schnell ging das. Da, mhm. Sie lag gar nicht erst ein paar Tage da. Hm. Nee. Als sie dann verstorben war, hast du sie dann nochmal gesehen? Nee. Das nicht? Nein. Wolltest du das nicht? Oder nee, wollte ich nicht. Wolltest du nicht. Hm. Hast du deine Oma sehr lieb gehabt? Ja. Also war schon ein wichtiger Mensch. Mhm. Hm. Was habt denn ihr so immer so früher so zusammen gemacht? Erzähl mal, an was erinnerst du dich so? Einkaufen gegangen. Mhm. Und Museen angeguckt. Mhm. Ja. Bestimmt auch mal schwimmen gegangen, wo ich noch klein war. Ja. Viel Enten füttern. Ach so. Was man mit einer Oma so macht, ne? Mit einer, ja, netten Oma. Mhm. So, als du das dann erfahren hast, dass deine Oma verstorben ist, wer hat dir das übrigens gesagt? Also wer mir das gesagt hat? Mhm. Mein Opa. Ja. Er hat dann aus dem Krankenhaus angerufen und mir das halt erzählt. Mhm. Hat es dir auch persönlich gesagt? Nicht nur deinen Eltern, sondern dir auch persönlich am Telefon? Ja. Ja. Und wie hast du da reagiert? Also meine Cousine war da und dann habe ich halt geweint und sie hat mich getröstet. Mhm. Erzähl mal von der Beerdigung von deiner Oma. Das war ganz schlimm. Ja. Versuch mir mal ein bisschen zu erzählen. Waren da viele Leute? Wie bitte? Da waren viele Leute bestimmt, ne? Ja. Hm. Ja, da ist man dann besonders traurig. Dann wird einem das nochmal so vor Augen geführt, ne? Mhm. Was geschehen ist. Und wenn man dann die Ansprache hört und dann den Sarg sieht, das ist dann alles schon sehr schlimm. Ja. Hast du Geschwister, Lea? Ja, 2 noch. Wie alt sind denn die? Also der eine ist 31 und der andere ist 30, glaube ich. Ach so, dann bist du so ein kleines Nesthäkchen. Ja. Deswegen war ich gerade ein bisschen stutzig, dass deine Oma schon 80 war, weil du erst 14 bist. Aber jetzt verstehe ich das auch, wenn du so viel ältere Geschwister hast. War das die Mutter von deiner Mama oder von deinem Papa? Von meiner Mama. Wie geht's denn deiner Mama? Auch nicht so gut. Das ist natürlich für deine Mama auch schlimm, ne? Das ist ja ihre Mutter gewesen. Ja. Hm. Sprecht ihr denn in der Familie viel darüber? Ja, also mit meiner Mutter schon. Mhm. Ja, und sonst habe ich das immer versucht, alleine so zu schaffen. Hast du eine beste Freundin, bei der du schon mal so ein bisschen erzählen kannst? Ja, aber meine Cousine. Achso, das ist die Cousine ist auch die beste Freundin. Ja. Und die ist ja auch in der Verwandtschaft und ist das die, auch die Oma von deiner Cousine? Ist das Verhältnis so? Wie meinst du das jetzt? Also die deine Oma, ist ja. Das auch die Oma von deiner Cousine? Nein. Nee, da ist das dann doch ein bisschen anders, aber sie kannte sie halt, ne? Ja. Hm. Aber ansonsten versuchst du das alles alleine zu schaffen, so? Ja. Mit der Mama schon mal ein bisschen, mit der Cousine? Ja. Glaubst du, dass die Oma irgendwo weiterlebt? Ja. Ja. Und wenn du so zum Friedhof, gehst du schon mal alleine zum Friedhof? Also bis jetzt immer mit meiner Cousine. Ja. Und sonst war ich noch nicht alleine da. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Und eine Oma kann schon etwas sehr Besonderes für einen Menschen sein. Ja. Die hat dich ja immer so begleitet von klein auf und die war bei dir, die hat dich beschützt und die hat dir gute Sachen angetan und gemacht mit dir. Ja. Das ist dann schon sehr, sehr traurig. Ja. Und weißt du, dass es da gar keinen so einen ganz tollen Trick gibt, wie man das überwindet. Das ist ja sehr traurig. Ja. Und das braucht alles so seine Zeit, bis man das so begriffen hat, dass die Oma gestorben ist. Ja. Wenn du aber glaubst, dass die Oma weiterlebt, dass sie im Himmel ist oder bei Gott oder wie auch immer, ist das ja schon ein schöner Trost. Ja, wir beten immer für sie. Bitte? Wir beten immer für sie. Genau. Das ist doch eine ganz tolle Sache. Das heißt, du kannst dir vorstellen, deine Oma beobachtet dich. Die ist einfach bei dir. Und du kannst auch mit der Oma sprechen. Ja. Wenn du so alleine bist zu Hause, kannst du mit der Oma sprechen, ihr vielleicht Sachen erzählen, so aus der Schule oder was dich so bedrückt. Vielleicht gehst du auch mal allein zum Friedhof, musst du aber auch nicht, wenn dir das ein bisschen gruselig ist. Du kannst ja auch, die Oma ist nicht nur auf dem Friedhof, die ist überall. Und ich glaube, wenn man oft spricht und betet, dass einem das dann schon hilft. Ja. Und da musst du halt auch immer so dich verhalten, dass du denkst, das würde der Oma gut gefallen. Ja. Weißt du, und die Oma wäre, glaube ich, sehr traurig, wenn sie sehen würde, dass du immer nur weinst. Das will die Oma auch nicht. Stimmt. Also, das ist schon normal, dass man traurig ist, aber man darf auch nicht sich in der Traurigkeit dann vergessen und sich fallen lassen. Hm? Sondern auch die Sachen machen, die einem Spaß machen, weil die Oma das so gewollt hätte. Die Oma sitzt im Himmel oder wo auch immer und die wird denken, die Lea soll es schön haben. Ja. Hm? Aber es sind erst 5 Monate her, Lea. Das ist noch gar nichts. Und da kann man auch ab und zu mal traurig sein und man kann auch weinen. Und das ist alles normal. Ja. Aber dieses Sprechen, dieses Beten, wie du gesagt hast, das finde ich, das machst du schon, das ist eine richtig gute Sache. Ja. Das machen wir ruhig weiter. Und ich glaube so nach, wenn dann noch ein paar Monate vergehen, dann wirst du ein wenig besser damit leben können und immer besser damit leben können. Okay. Hast du in deinem Zimmer ein Bild aufgestellt von deiner Oma? Also ich habe das, ja schon. Ja. Von früher noch. Ja. Ist vielleicht auch ganz schön, wenn man ein nettes Bild hat und kann man mal angucken und ein bisschen schmunzeln und einfach so ein bisschen mit ihr dann in Gedanken auch mal so ein bisschen nah sein und plaudern. Ja. Ne? Lea, du ist ja schon sehr spät, ne? Du bist erst 14 Jahre alt, musst du nicht früh raus? Nee, du hast Ferien, ne? Ja. Ah, wohnst du in Nordrhein-Westfalen hier oder woanders? Nee, ich wohne in Hannover. In Hannover. Da sind auch Ferien. Ja. Und du darfst dann auch so lange aufbleiben und Radio hören, Fernsehen gucken. Ja. Hat niemand was dagegen? Nein. Ja, also mich hat es sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja. hat auch gut getan. Ja. Und stell dir das immer so vor, ne? Dass die Oma dich beobachtet. Und stell dir auch vor, dass die Oma möchte, dass es dir gut geht und dass du dich irgendwann wieder freust. Okay. Hm? Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute, Lea. Danke. Und jetzt schnell ins Bett, damit es nicht zu spät wird. Ja, okay. Oh, okay. Tschüss, meine Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, die ihr wählen könnt, kostenfrei. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Christine und Christine ist 37. Christine, guten Morgen. Guten Morgen. Christine, um was geht's bei dir? Ja, das Thema Alkohol eben halt, ne? Ich habe vor 2 Tagen die Sendung gesehen. Mhm. Und ja, da habe ich so einiges wieder erkannt, so von reden. Bist du Alkoholikerin? Sagen wir mal so, Problemtrinkerin. Ja, was heißt denn das? Erzähl mal. Sagen wir mal so, wenn so Stress und das alles zu viel wird, dann frage ich nicht so um Hilfe, sondern fress alles in mir rein, bis das dann voll ist und dann begieße ich das halt. Ne? Ja. Und mache mir dadurch noch mehr Probleme. Ja, klar. Wie oft kommt das vor? Ja, nicht oft. Also, ich sammle eben halt, ne, bis das Maß voll ist. So einmal die Woche, einmal im Monat? Nein. Ach so, noch seltener. Seltener. Also normalerweise verabscheue ich auch den Alkohol. Mhm. Weil meine Eltern eine eigene Gastwirtschaft hatten und ich gesehen habe jeden Tag, was der Alkohol aus einem Menschen macht. Ah ja, ne? Dann bist du natürlich vorgewarnt. Ja, und ich wollte meinen Sohn, weil ich habe auch noch einen 8-jährigen Sohn, den wollte ich nicht so ein Leben vorleben halt, ne? Mhm. Ja. Wenn du, also so in diesen Zwischenzeiten, wenn du das nicht tust, dann trinkst du gar keinen Alkohol? Gar keinen. Also du kannst sehr gut auf Alkohol verzichten. Ja. Das ist dann nur, wenn es zu stressig wird und alles über dich einbricht, dann trinkst du. Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? Trinkst du denn extrem viel und gibst dir voll die Kante? Nein, das brauche ich noch nicht mal. Ich trinke 2-3 Bier und dann, ich vertrag das ja auch noch nicht mal. Das kommt auch noch hinzu. Ich vertrag es noch nicht mal. Ja. Ich trinke 2-3 Bier und dann bin ich eigentlich schon. Da würde ich ja jetzt erstmal sagen, naja gut, 2-3 Bier alle paar Wochen mal ist ja auch nicht schlimm. Ja, das sagt man im Jugendamt. Bitte? Das sagt man das Jugendamt, ne? Obwohl, ich will es ja selber gar nicht. Ich verstehe es ja auch nicht, warum ich das überhaupt mache, weil. Du sagst das mit dem Jugendamt. Das heißt, da gab es Probleme mit dem Jugendamt schon? Ja, ja. Warum? Haben die dich irgendwie dann doch besoffen erlebt? Oder hat man dich angezeigt oder irgendwas gesagt? Nee, weil, ja, wie soll man das sagen? Weil ich mit meinem Sohn ja alleine lebe, ja, es ist nicht zum Kindeswohl eben halt, ne? Aber haben die davon Wind bekommen, dass du das mal so alle paar Wochen oder Monate machst? Ja, das allererste Mal war dumm gelaufen, da war ich auf eine Feier eingeladen und bin ziemlich spät, eigentlich wollten wir da übernachten, mein Sohn und ich, und dann sind wir aber ziemlich spät doch nach Hause gefahren. Mhm. Und da haben die uns an U-Bahn-Station, haben die uns dann aufgegriffen, also, beziehungsweise mich dann angesprochen und so. Wer? Die Polizei. Ja. Und daraufhin. Und da warst du ein bisschen Knülle? Da war ich ein bisschen Knülle und der Polizist war auch nicht allzu nett und meinte, ich sollte mich schämen mit meinem Sohn so spät noch auf der Straße und in dem Zustand. Und dann konnte ich natürlich meinen Mund auch nicht halten. Wie man so schön sagt, Alkohol lockert die Zunge. Gab es ein Wort, das andere. Und dann haben sie mich natürlich mitgenommen zur Wache. Verstehe, und so kam alles dann in die Gänge. Dann hat das Jugendamt Wind bekommen. Genau. Und seitdem haben die einen Kika auf dich? Ja. Was heißt das? Besuchen die dich oft? Beobachten die dich irgendwie besonders? Oder? Ja, sagen wir mal so. Ja, mein Sohn kam dann in so einen Jugendnotdienst und dann musste ich ja zum Jugendamt und dann haben sie mich gefragt und dann habe ich denen das ja auch gesagt, Stress mit den Nachbarn und ich glaube, kam der Sohn an diesem Abend in diesen Notdienst? Oder? Ja, Kinder-Jugendnotdienst. Für längere Zeit oder nur für einen Tag? Nee, von dort aus wurde er dann in so einer Pflegefamilie weiter. Wie, und nur wenn man dich einmal aufgegriffen hat? Ja, da sind sie richtig, wie so ein Schwerverbrecher. Und wie lange war der Sohn dann in der Pflegefamilie? Der war dann ziemlich lange, weil ich habe dann eine Auflage gekriegt von denen, dass ich doch erstmal zur Entgiftung gehen sollte, nach Klinikum Nord, das ehemalige Osten soll. Und dann habe ich dann eine Entgiftung gemacht. Von dort aus haben die dann gesagt, dann soll ich eine Therapie machen. Moment mal, aber wenn du eine Entgiftung machst, dann muss das Problem viel stärker sein, als so, wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, ich weiß ja auch nicht. Jedenfalls habe ich das gemacht, weil ich fand das ja auch richtig. Dann haben die ja gesagt, ich soll eine Therapie machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, aber nur, wenn mein Sohn dann mitkommt. Mhm. Und dann habe ich so einen Antrag bei den Rentenversicherungsträgern gemacht. Mhm. Und dann wurden wir nach Mackenzell. Da ist extra so für Frauen mit Kindern. Und da war ich dann fast 3 Monate. Und von dort aus sollten wir eigentlich ins Nachsorgezentrum. Schau mal, du warst 3 Monate in einer stationäre Einrichtung. Stationäre Einrichtung, um was? Ja, zu lernen, mit dem Alkohol umzugehen, um meine Probleme preiszugeben. Aber Christine, wenn das so ist, dann glaube ich das nicht, dass du nur alle 4, 5 Wochen oder 6 Wochen mal 2, 3 Bier trinkst. Doch, wirklich, Hand aufs Herz, weil ich mag das Zeug ja eigentlich selber noch ganz. Aber da steckt dich doch kein Mensch 3 Monate in die Klinik. Oder hast du das Gefühl, dass du da in so eine Maschinerie reingeraten bist und konntest dich gar nicht mehr wehren? Ja, die behandeln mich eben halt wie eine Schwerverbrecherin, ne? Also ich komme mir manchmal so vor, dann heißt es immer, ja, sie kommen sich ja nur ungerecht behandelt vor und sowas. Aber jetzt im Moment lebst du mit dem Sohn wieder zusammen? Nein, ich habe jetzt letzten Monat dummerweise wieder einen Rückfall gebaut. Von 15. auf den 16. hin habe ich einen Rückfall gebaut und hatte mir 4 Bier gekauft. Und eigentlich wollte ich sie 4 Bier so über 4 Stunden so genießen. Mhm. Und das erste Bier, ich war auch schon längere Zeit jetzt trocken, fast 2 Jahre. Und das erste Bier hat auch gar nicht geschmeckt. Beim zweiten, dritten, da habe ich gemerkt, hoppla, das ist richtig schnell. Und dann schoss mir so das schlechte Gewissen. Mhm. Wenn man einmal trinkt und so, man kommt auf den Geschmack. Und dann gucke ich auch so zur Uhr, ich denke, ja, 4 Stunden, 4 Bier. Und dann waren erst 1,5 Stunden rum. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und mein Sohn hat dann nebenan im Kinderzimmer gespielt bei sich, im Fernsehen geguckt. Ja, dann wollte er schlechte Gewissen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, gehst auf Klo, was der Körper nicht mehr drin hat, muss der Körper ja nicht verarbeiten. Mhm. Und dann bin ich auf Klo, habe dann gespuckt. Ja, mein Sohn hat das dann gehört, ist dann auf Toilette rein, hat es dann auch gerochen. Oh, Mama, geht's dir nicht gut und so. Und dann habe ich natürlich noch einen Schiss gekriegt. Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Mhm. Ja, wenn er das in der Schule erzählt und so, ja, dann habe ich natürlich so einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt. Dann meinte er, ich rufe einen Krankenwagen. Da habe ich noch gesagt, nein, nein. Wollte dann hinterher in die Stube wieder mit ihm, also hinterher. Aha, so ist man auf dich aufmerksam geworden, durch den Krankenwagen dann. Ja, ja, und dann hat er natürlich einen Krankenwagen geholt. Nach dem Krankenwagen kommt die Polizei. Hm, verstehe. Ja, ich bin aber am gleichen Abend auch wieder nach Hause wieder zurück. Ne? Und seitdem ist der Junge weg? Ja, und am nächsten Tag haben sie ihn wohl gleich von der Schule abgeholt, kam dann hierher. Ja, und dann haben sie ihn wieder in Obhutnahme genommen. Ja, wie lange ist er jetzt weg schon? Ja, vom 16. 16. was? 16. letzten Monat, Oktober. Oktober, 16. Oktober. Mhm. 16. Oktober? Dezember, Entschuldigung. Dezember letzten Jahres? Nein, diesen. September meinst du? Letzten Monat, ja, September. Entschuldige, ja, Junge. Sind wir ein bisschen durcheinander. Also, ja. Christine, wie auch immer wir das benennen wollen, da ist schon ein Problem in Sachen Alkohol. Ja. Aber wenn das so stimmt, wie du es mir gerade erzählt hast, was mich wirklich jetzt schon doch etwas nachdenklich stimmt, bist du auch in so eine Verkettung reingeraten, ne? Von so unglücklichen Umständen. Ja, die machen mir eigentlich noch mehr Probleme, als dass ich ursprünglich deswegen getrunken habe. Andererseits, wenn du mir sagst, ich war trocken, ist das schon so eine Begrifflichkeit, wo ich schon hellhörig werde, wo jemand doch ein Alkoholproblem hat. Also, wäre es denn für dich möglich, wirklich konsequent absolut die Hände wegzulassen vom Alkohol? Eigentlich schon. Bloß ich habe eben so eine Eigenschaft, weil meine Mutter mir das dummerweise wahrscheinlich damals so vorgelegt hat, wegen meinem Vater und die Gaststätte halt. Meine Mutter hat ja auch, sie hat immer alles Lohr und das ist ja klar. Und da hat sie Wasser reingemacht. Nein. Und wenn jemand gesagt hat, Eva, trinkst einen mit, hat sie sich immer Wasser eingeschenkt. Ja. Bloß als wenn mein Vater runterkam und hat Karten gespielt und hat natürlich immer echt getrunken und unausstehlich wurde, hat sie sich natürlich auch immer echte eingekippt. Mhm. Und dann ein wurde das andere, dann hat mein Vater meine Mutter auch dummerweise immer geschlagen. Mhm. Das blieb ja nicht aus. Mhm. Ja, und das und diese Eigenschaft, dieses... habe ich mir wohl übernommen von meiner Mutter. Ja. Ich habe auch immer die falschen Freunde irgendwie. Vor allen Dingen musst du eine Strategie entwickeln, dass wenn du in Probleme gerätst oder Stress, wie du es gerade am Anfang erzählt hast, dass du dann eben nicht zur Flasche greifst, sondern das in irgendeiner anderen Weise löst. Ja. Aber jetzt ist ja das große Problem, dass du erstmal dein Kind wieder kriegen solltest. Ja, die von Jugendamt, die hatten ja jetzt schon wieder so ein Hilfeplangespräch. Die haben dann zu mir gesagt, ich soll jetzt erstmal wieder so eine Auffangtherapie machen. Mhm. Und dann meinte die Frau von Jugendamt auch, dass wegen dass mein Sohn jetzt schon so arg co-abhängig wäre, von wegen, dass er mich ja schützen würde wollen, dass er mehr auf mich aufpasst, als ich auf ihn, so nach dem Motto. Verstehe. Naja gut, wir leben alleine und er liebt mich halt und ich liebe ihn und wir haben ein inniges Verhältnis. Okay, wir sind also einig, Christine, dass das dringend für dich und dann letztendlich dann auch für deinen Jungen, dass du dringend etwas machen musst. Klar, aber ich möchte ihn ja auch nicht so ein Leben vorleben wie meine Eltern mir eigentlich. Genau. Ne? Ich verabscheue dieses Zeug. Dieses Gespräch hat mein Psychologe mitgehört. Mhm. Das ist ein Fachmann, genau gerade auf die Geschichte mit dem Kindesentzug. Und ja, das tut mir richtig weh, vor allem, weil es jetzt auch dummerweise zum dritten Mal passiert ist. Ne? Genau. So, jetzt kriegst du von uns eine gute Beratung im Hintergrund. Mhm. Was du... wie du dich verhalten solltest, was jetzt dein Kind betrifft, die Thematik, aber natürlich auch in erster Linie, was deine Person anbelangt, dass du richtig wieder auf die Füße kommst. Mhm. Mit dem Fernziel kein Alkohol mehr und wenn du in einen Konflikt gerätst, dass du den anders löst als mit Bier. Ja. So, Christine, jetzt legst du auf und du hast von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Mhm. Okay. Wünsche dir und deinem Sohn alles Liebe, alles Gute. Okay, dankeschön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Thekla. Thekla ist 45. Guten Morgen, Thekla. Ja, hallo. Grüß dich. Ja, Thekla, um was geht es denn bei dir? Ja, ich habe ja gestern schon versucht anzurufen zum Thema Sex. Ja. Und jetzt kann ich heute mit dir sprechen. Sehr gerne. Mich nervt es total ab, dass das Thema Analsex so einen dollen Stellenwert einnimmt bei Hetero-Leuten. Ist das so? Ja, das ist... Bei Hetero-Leuten? Also bei Hetero-Männern oder Hetero-Frauen? Nee, überhaupt in Hetero-Beziehungen. Also ich sag mal so, für mich war das immer so, jahrelang das so, dass ich gesagt habe, gut, okay, das ist bei Schwulen so. Ja. Die haben natürlich Analsex. Ja. Und ich habe dann, also ich muss sagen, ich habe... erst, glaube ich, ungefähr, da war ich ungefähr 30, da habe ich so angefangen, mal Pornofilme zu gucken. Vorher war ich nie in dieser Situation und da wird es ja nun immer praktiziert. Da wird es natürlich extrem praktiziert. Da hatte ich auch dann eine gewisse Neugier und so und fand es dann auch gut. Dann war ich von meinem Mann getrennt damals dann und dann habe ich auch ein paar Mal Partner gehabt, wo ich das dann eben auch so ausprobiert habe. Ja, und hat es dir gefallen? Und habe festgestellt, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Na gut, das ist nicht dein Ding. Nee. Und, interessanterweise, lass mich mal eben sagen, wenn ich so in meinen Hetero-Freundes-Bekanntenkreis hineinschaue und mir die Leute mal eben vorstelle, mit denen ich darüber so rede, die meisten Jungs sind natürlich scharf drauf. Na klar. Aber in der Tat sind da ganz wenige Frauen nur, die das gerne. Genau die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, weil ich habe es selber, finde ich es nicht besonders toll, wobei ich auch dazu sagen muss, dass es bei mir speziell so ist, dass ich auch damit Probleme habe, weil ich kriege immer, wenn ich das gemacht habe, hatte ich immer hinterher sehr starke Blutungen. Dann darf man, um Gottes Willen, dann darf man es wirklich nicht machen, Thekla. Genau. Also dann darfst du es auch nie mehr. Dann habe ich halt gedacht, gut, okay, nimmst, also abgesehen davon, dass es mir auch irgendwie öfter wehgetan hat. Mhm. Ich hatte aber auch Leute, mit denen ich zusammen war, wo ich gesagt habe, gut, okay, das war eigentlich schon schön gewesen und so, aber geblutet habe ich immer. Also habe ich irgendwann gesagt, das ist nicht so mein Ding, ist nicht, muss ich nicht. Bist du haben. Bist du im Moment auch in einer Beziehung? Nee, bin ich nicht. Und die letzten Beziehungen, die du hattest, wollten die Männer das auch immer? Ja, meistens. Ja. Gut, das ist entweder so gewesen, entweder ist es so, wenn ich abends weggehe und lerne jemanden kennen, dass man sich gleich darüber unterhält, über das Thema, dann ist es ja auch okay, wenn man schon gleich feststellt, gut, okay, da kommen unsere Interessen nicht zusammen. Genau. Aber ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, ein paar Mal schon, dass man sich kennenlernt und geht miteinander weg und irgendwann verbringt man dann eben eine Nacht miteinander. Und dann wollen die Jungs gleich. Und dann war das alles in Ordnung. Und dann verbringt man noch eine Nacht und noch eine Nacht. Und dann kommt das Thema auf. Was hältst du denn davon? Ja. Und dann hat man schon im Prinzip ein Verhältnis aufgebaut. Ja. Und dann sage ich, ja, das, das ist nicht so mein Thema. Und dann kommt gleich, ja, dann ist der Sex für mich aber langweilig. Ach, dann hast du aber die falschen Kerle. Ja, naja, okay. Gut. Also ich finde das völlig, völlig okay und richtig, wenn du sagst, das tut mir weh, das ist nicht mein Ding, ich habe da keinen Lustfaktor dabei, ich mache das nicht, Punkt aus. Diskutieren wir gar nicht drüber. Ja, aber die Typen wollen diskutieren, die sagen immer, ja, wenn du das mit mir machst, dann wird es aber nicht so schlimm sein und so. Und ich finde das immer für mich ein bisschen, muss ich dir ehrlich sagen, erniedrigend. Ich finde, verstehe gar nicht, warum dieses Thema so groß ist. Als ich noch jung war, mit 20, 25, da gab es das Thema nicht mit den Männern. Ja, vielleicht bei dir nicht. Ich glaube, das gibt es so lange, wie Menschen Sex haben. Ja, meinst du? Ja, bestimmt. Da wurde früher vielleicht nicht so drüber geredet. Mich deprimiert es voll, dass das so schlimm aber nein, zum Thema gemacht wird. Nein, ich will gar nicht, dass du deprimiert bist. Ich finde deinen Standpunkt richtig, dass du sagst, es ist nicht meine Welt und ich möchte das nicht haben. Weißt du, wenn du einen Kerl findest, der das nicht akzeptiert, dann schieß ihn in den Wind. Dann ist es auch nicht der richtige Partner für dich. Ja. Und Schluss aus, weißt du? Ja. So muss man rangehen. Lass dich da. Du darfst dich ja nicht runterziehen lassen, weil nee, will ich auch nicht. Aber mich nervt es so, dass es dann immer wieder so zum Hauptthema gemacht Vielleicht hast du einfach Pech gehabt, dass die letzten Male, wo du Männer kennengelernt hast, dass die nun gerade sehr anal fixiert waren. Dann wünsche ich dir einen Typ, der nicht so gepolt ist und der das macht, was du gerne hast. Ja, das wünsche ich mir auch, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Genau. Gut, okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jenny, 24. Guten Morgen, Jenny. Hallo, Romia. Hallo, Jenny. So. Ich habe auch eine Anlehnung an das gestrige Thema, und zwar das Thema Sex. Ja? Ich nehme jetzt seit ungefähr 6,5 bis 7 Jahren die Pille und habe gemerkt, dass meine Lust auf Sex deutlich runtergegangen ist dadurch. Ich bin noch in einer Beziehung seit 3,5 Jahren und am Ende ist es so gekommen, dass ich so wenig Lust hatte, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr auf Sex hatte. Und so hat sich das dann auch geäußert, die letzten 5 Monate ungefähr. Da war mein Freund natürlich auch überhaupt nicht begeistert drüber, hat das aber akzeptiert. Keine Lust auf deinen Freund oder generell keine Lust? Nee, generell nicht. Also du masturbierst auch nicht? Nee. Habe ich da auch. Also kaum, ganz selten mal. Ja. Es gab mal so einen Punkt, da hatte ich dann mal ein bisschen Lust, aber das hat sich dann auch immer sehr schnell verflüchtet. Hast du mit deinem Frauenarzt darüber gesprochen? Ja, habe ich. Ich habe auch die Pille gewechselt, hat aber auch nichts gebracht. Also. Und was meint er, was man dann, du könntest ja die Pille ganz absetzen und über eine andere Verhütung nachdenken. Ja, ganz genau. Da gibt's ja natürlich dann auch diverseste Sachen, da habe ich mich ja auch drüber informiert, wie, weiß ich nicht, 3-Monats-Spritze oder ein Stäbchen im Arm. Spirale ist jetzt für mich nicht in Frage gekommen, nur da ist dann natürlich die Sache, wenn ich mich jetzt für ein Stäbchen entscheiden würde, das sind 360 Euro und wenn sich an meiner Situation nichts ändert oder ich das nicht vertrage, dann waren 360 Euro in Wind geschossen. Verstehe. Aber ist denn, was meint der Arzt, ist es denn vermutlich hauptsächlich zurückzuführen auf die Pille oder sind es vielleicht auch irgendwelche anderen Ursachen? Also er meinte natürlich, man kann das nicht zu 100% sagen, aber ich habe natürlich auch mit ganz vielen Freundinnen gesprochen über das Thema und es geht wirklich vielen genauso, dass die unglaublich wenig Lust haben. Mhm. Man weiß natürlich nicht, ob es an der Pille liegt oder sonst was, aber aufgrund dessen, dass wir halt jetzt auch so wenig Sex hatten, jetzt kommt nämlich eigentlich der springende Punkt, habe ich gedacht, ja gut, dann brauchst du dich auch nicht mit Hormonen vollpumpen. Hatte auch schon mehrmals mit ihm darüber gesprochen, ist nur nicht so gemacht, wie ich es vorhatte. Aber jetzt habe ich gedacht, ach komm, jetzt ist der Punkt gekommen, die Pillenpackung war zu Ende, jetzt habe ich gedacht, dann lässt es einfach, dann lässt es drauf ankommen. Jetzt, das ist jetzt ungefähr 1,5 Wochen her, das heißt, die Tage sind jetzt seit 4-5 Tagen zu Ende. Und Domian, ich explodiere. Das ist unglaublich. Wie? Das heißt, du hast jetzt richtig Bock auf Sex. Boah, aber das kann aber, ich mir nicht vorstellen. Aber, so ein Gefühl hallo, hab ich noch nie erlebt. Ich könnte dich gleich schon zum Telefonsex jetzt hier verführen. So drauf bist du. Ich bin ja vergeben. Naja, entschuldige. Aber Nein, aber das ist so interessant. Das heißt, das ist doch dann die Beantwortung meiner Frage. Es lag definitiv an der Pille. Ja, definitiv. Bin ich mir auch 100%ig sicher. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und auch noch die Tragik, sage ich mal, in der Sache ist, dass mein Freund gerade auch beruflich nicht da ist. Der ist nämlich gerade im Ausland. Ach du lieber Gott, jetzt bist du endlich mal richtig wuschig, ne? Ja. Und er ist nicht da. Ja, ich habe ihm das auch schon erzählt. Er so, was, das darf doch nicht wahr sein und unglaublich. Warum hast du die nicht früher abgesetzt? Wann kommt er zurück? Morgen. Ja, also nächste Wochenende. Ich sehe schon, dass das ganze Wochenende findet bei euch nur im Bett statt. Ja, wahrscheinlich. Also es ist unglaublich. Vor allem die Beziehung hat ja auch ein bisschen darunter gelitten, muss man ja auch so sehen. Also das glaube ich, wenn ihr seit 3,5 Jahre zusammen, sagst du. Ja. Ja. Und das wurde immer weniger, immer weniger. Ja, immer und du, weniger. Und du hast zum Schluss nur noch ihm zuliebe Sex gemacht. Oder, ja, oder gar nicht mehr. Nur ihm zuliebe habe ich es nicht gemacht. Nein. Nee, dann gar nicht mehr zum Schluss. Nö, ich meine, ich lasse ja nicht jemanden einfach so über mich rüberrutschen. Ich will auch meinen Spaß haben. Gute Einstellung. Wie lange hattet ihr denn dann überhaupt keinen Sex mehr? Ja, bestimmt 5 Monate. 5 Monate. Mhm. Also so, aber dann ist die Frage doch, ist die Frage beantwortet? Und insofern musst du jetzt sehen, dass du irgendwie eine andere Verhütungsmethode für dich rausguckst. Ja, ich denke mal, wir werden dann irgendwie auf die Kondome zurückgreifen müssen. Zunächst, ne? Mal, ja. So. Ja, zunächst, ja, mal, zunächst mal. Ja, zunächst mal. Hier gibt sich ja noch was anderes. Ja, dann lass dich mal nochmal völlig eingehend beraten von dem Frauenarzt. Aber das ist doch wahrscheinlich jetzt ein ganzes Aufblühen deiner Person, ne? Ja, ich bin auch wirklich, ich bin total heiß im Gesicht und ach, meine Güte. So wollen wir euch doch, euch Frauen. Ja. Genau so. Ja, so will ich mich doch selber auch. Aber, ja nicht, aber vor allem für die ganzen anderen Frauen, die im Internet posten und sagen, ach, ich habe überhaupt keine Lust, ich frage mich, ob das an der Pille liegt, kann ich nur sagen, versucht einen anderen Weg. Es ist ja, der helle Wahnsinn. Also man soll es auf jeden Fall ausprobieren, ob es daran liegt. Und wenn es daran liegt, dann gibt es ja auch andere Methoden zu verhüten. Ja, definitiv. Also die nächste Zeit wird wahrscheinlich sehr schön werden. Das heißt, du hast auch schon kräftig masturbiert jetzt seitdem. Ja, ich kann auch nicht mehr. Nee, jetzt musst du aber ein bisschen Energie sparen für das Wochenende. Ja. Ne? Also dein Freund muss jetzt voll auf seine Kosten kommen. Ja, wird er auch. Ich habe schon ein paar Sachen im Internet bestellt. Wie, was hast du bestellt? Ach, ich habe so ein Sexspiel bestellt. Ah, was ist das für ein Sexspiel? Was man zu zweit spielt, das hat sich ganz gut angehört. So über 3 Phasen geht das dann und mit Karten ziehen. Und da steht dann drauf, die erste Phase, da redet man wohl nur miteinander über Sex. Mhm. In der zweiten fängt das dann so auf die körperliche oder geht das in die körperliche Ebene über. Und bei der dritten ist das so richtig so mit Rollenspiel. Und wer dann wohl das Spiel gewinnt, darf sich wohl 1 von 50 Rollenspielen aussuchen oder so. Ist ganz toll eigentlich. Steht dann dein Freund auf solche Sachen? Ach, der ist doch ganz aufgeschlossen. Ja, ja. Ich habe ihm das schon erzählt, dass ich das gekauft habe, war ganz begeistert. Dann seid ihr ja wirklich Stunden beschäftigt, ne? Allein schon mit diesem Spiel. Ja, wird ja Zeit, ne? Ja. Das aufzuholen. Unsere Jenny hat wieder Lust. Das ist doch eine schöne, gute Nachricht heute Abend. Ja, ich bin auch unglaublich froh. So, also, dann wünschen wir dir alle, die jetzt zuhören, wünschen dir ein super krachendes Wochenende. Ja, vielen Dank. Ich hoffe nicht nur ein Wochenende. Nein, natürlich nicht, aber das Wochenende ist jetzt erst der Anfang. Ne? Von einer neuen guten Zeit. Ja, Gott sei Dank. Ja. Du pass aber auf, dass du nicht gleich schwanger wirst. Ach nee, das kommt nicht in die Tüte. Also. Dann werden vielleicht neue Probleme da und. Nee. Man hat ja schon alles gehört, das konnte. Also die Verhütung funktioniert, das weiß ich. Sonst hätte ich nicht 7 Jahre lang an dem Zeug gehangen. Jenny, alles Gute, viel Spaß wünsche ich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Solltet ihr gerade zugeschaltet haben, wir sind hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen und heute wieder mit einer offenen und freien Themenrunde. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050. Und ich begrüße sehr herzlich den Helmut. Und Helmut ist 68 ist er alt. Hallo Helmut. Ja. Ja, da ist er. Hallo Helmut. Ja, also erstmal zu den 2 Vorgängerdamen. Mhm. Also ich mag ja auch Sex. Ich habe auch mal anal probiert bei meiner Frau. Ist nicht mein Ding. Ja. Ich wollte ihr bloß sagen, mir gefällt das. Ich habe das einmal ausprobiert und ist nicht mein Ding. Also Thekla, sei beruhigt, der Helmut... Also ich will bloß der Dame sagen, es sind nicht alle Männer. Nein, sondern alle Männer sind natürlich nicht Schweine. Nein. Also das ist nicht so, ich kann Sie beruhigen, ich bin jetzt 68 Jahre alt und... Ja, erfahrener Mann. Ja, kann man sagen. Aber es ist nicht so, dass das alle Männer wollen. Natürlich ist man neugierig, sowas mal auszuprobieren, aber ist nicht mein Ding gewesen und mag es lieber... Normal. Konventionell. Ja, konventionell. Was ist dein Thema, Helmut? Weswegen ja, mein Thema ist, auch zu der Dame noch mal ganz kurz vorher, was war das? Das weiß ich gar nicht mehr. Die hat sich die Pille abgesetzt. So, wegen der Verhütung. Ja. Sie sollte sich mal überlegen, wenn sie keine Kinder mehr haben will, ob sie sich sterilisieren lassen wollen. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, aber so klar war das ja gar nicht. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ob sie nie Kinder haben will. Wenn sie nie Kinder haben will oder schon welche hat, dann könnte sie sich sterilisieren lassen und dann ist das Problem beseitigt. Aber ich glaube, so weit war es noch gar nicht bei Jenny. Die will jetzt erstmal ein bisschen Spaß haben. So, jetzt aber zu dir. Ja, zu mir, ja. Wir haben ein befreundetes Ehepaar und hatten sehr viel Freude miteinander, natürlich auch Sex miteinander. Ach so, also Gruppensex. Ja. Ja. Wie alt ist das Ehepaar? Auch so in eurem Alter? In meinem Alter. Ja. Und das war sehr schön und mein tiefgehendes Erlebnis war das, was ich unbedingt erzählen wollte, war, ich hatte mal die Gelegenheit innerhalb dieser Beziehung, also es war dann so, jeder mit jedem. Mhm. Auch ihr Männer miteinander? Nein, das nee, nicht. Das nicht. Nein, nein. Homosexuell waren wir nicht, ja. Aber war keiner von uns beiden, hat auch keine Bedürfnisse dazu. Ja. Nur heterosexuell, wir hatten auch Freude daran, wenn, wenn Partnerwechsel war und sowas, das war alles schön. Ja. Und dann hatte ich die Gelegenheit mal einmal, hat sich komischerweise nie wieder ergeben, meine Frau zu penetrieren und bei der anderen die andere oral zu stimulieren. Ach, feine Sache, ne? Das war feine etwas, Sache. Das war etwas, wo es mir nie wieder erlebt. Bisschen gymnastische Verrenkung. Nö, das war gar nicht so gut. Nö, eigentlich geht das auch. Das war nicht so gut. Ich will es jetzt nicht mehr einzeln schildern. Und das hast du richtig genossen. Ach, das war. Da lief es mir, da kam mir, da lief mir der so richtiger Schauer über den Rücken runter. Das glaube ich. Das glaube ich. Das war. Sag mal, wie lange habt ihr denn zu viert so diese Spielchen gemacht? Generell? Wie viel? Lange. Und warum ist es dann nur einmal zu dieser. Ja, das weiß ich auch nicht. Das hätte man doch irgendwie noch mal so hindrehen. Ja, das war ziemlich zum Schluss. Dann wurde einer von uns beiden, von uns vieren sehr krank. Ich will das jetzt nicht immer einzeln schildern. Ja. Dann ging das nicht mehr. Wir haben aber heute noch eine gute Beziehung. Ja. Eine freundschaftliche Beziehung. Wissen, dass das nicht mehr geht. Und aber trotzdem ist die freundschaftliche Beziehung zurückgeblieben und was ja schön ist, wenn man solche Sachen miteinander geteilt hat und das geht nicht mehr, aber man ist trotzdem noch befreundet. Das ist ja super. Ja, wir beraten uns auch gegenseitig, wir suchen uns auch noch, aber jetzt ist kein Sex mehr möglich aufgrund der Umstände der Krankheit, die da aufgetreten ist. Ich will das jetzt nicht so mehr schildern. Auf jeden Fall, dieses, was du gerade geschildert hast, diese Stellung, diese Position war der Hammer. Das war für mich, das habe ich nie wieder erlebt. Wie schade auch. So tiefgreifend. Mann. Das war so schön. Wie lange bist du verharrt in der Position? Ich habe dann das abbrechen müssen, weil ich sonst gekommen wäre und das wollte ich noch nicht. Das passte noch nicht. Ja. Nein, aber heute ärgere ich mich eigentlich. Ich denke, Mensch, das hättest du ruhig so weitermachen müssen. So in diesem Schwebezustand dich halten. Ich habe es einfach abgebrochen, weil ich einfach, das war so unglaublich. Haben die anderen das mitbekommen, wie toll du das fandest? Ja. Ja, hast du erzählt dann? Ihr Mann hat uns dabei gefilmt. Den Film haben wir heute noch. Das schaue ich mir öfters nochmal an. Also ging es bei euch ja gut zur Sache, ne? Ja, das war eigentlich ein Erlebnis, was ich nie wieder erlebt habe. Wie lange liegt dieses Erlebnis zurück jetzt? Wie lange liegt dieses Erlebnis zurück? Bestimmt 15. Ach so, so lange schon. 15 bis 20 Jahre. Ach so. Ich dachte, das ist ja vor kurzem passiert. Nein, das war's nicht. Ah, ja. Nein, aber wir haben, was ja auch dann wichtig ist, wir haben unser freundschaftliches Verhältnis trotz dessen, dass jemand dann krank geworden ist, nicht meine Frau, und aufrechterhalten. Wie ist es denn heute? Bist du denn, oder ihr, du und deine Frau, seid ihr auch noch sexuell sehr aktiv? Nein, das muss ich mir Schlimmes sagen, wir sind getrennt. Ach so, ihr seid getrennt. Oh, das tut mir leid. Sie hat sich dann einer anderen Frau zugewandt und einer anderen Frau? Ja. Also hatte sie eine bisexuelle Ader? Ja. Und wir haben aber heute noch, habe ich immer noch guten Kontakt. Ja. Sie ist da nicht gesagt glücklich und eine Freundin, das ist auch ein Thema, was ich mit dir auch noch mal besprechen möchte, aber das passt jetzt, das würde den Rahmen überschreiten jetzt. Also auf jeden Fall, heute wolltest du mir diesen sexuellen Höhepunkt erzählen, den du da erlebt hast. Weil das so schön war. Interessant. Ja, also, weil mir das so den Rücken runter. Du kannst dir nicht vorstellen, das läuft einen den Rücken runter. Das war für mich faszinierend, toll. Ich danke dir, dass du uns diese schöne Geschichte erzählt hast. Das wollte ich kurz mal erzählen. Und alles gut. Da habe ich noch viele andere Themen, aber die wollen wir jetzt lassen. Ich danke dir für den Anruf, Helmut. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Na, was wir heute alles zu hören kriegen. Hier ist Gabriele und die ist 39. Entschuldigung. Gabriele, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen oder guten Abend. Oder guten Abend. Ja, das genau. Ist um die Zeit alles noch Wurst. Jawohl. Um was geht's denn bei dir, Gabriele? Ja, bei mir geht es darum, um meine Beziehung zu meiner Frau. Ich bin lesbisch, bin also noch mit ihr verheiratet, jetzt seit 7 Jahren. Ja. Und unser Problem, denke ich, also ich bin jetzt seit 4 Wochen von ihr getrennt. Zum zweiten Mal jetzt, dass es so drauf hinausläuft. Und wer hat sich denn da von wem getrennt? Ich habe mich von ihr getrennt, beide Male. Ja, sie ist Borderliner. Oh, das ist eine schwere, komplizierte seelische Erkrankung. Ja, das ist richtig. Ja. Und ich bin auch dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, so im ganzen Laufe der Zeit, finanziell, psychisch und auch körperlich auch völlig ausgelaucht. Und ja, ich weiß mir im Moment auch gar nicht mehr zu helfen irgendwie. Du lebst auch nicht mit ihr mehr zusammen in einer Wohnung? Doch, momentan noch. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil ich habe damals 2004 oder 2005 war das, habe ich versucht, mich zu trennen, weil ich konnte da nicht einfach sagen, ich trenne mich jetzt und es ist Schluss, weil das hätte sie niemals akzeptiert, weil sie so ein Stalker Potenzial einfach hat. Und ich habe eine Trennung damals ja hinter mir gehabt, wo ich das alles durchlebt habe, und ich denke, das saß mir noch so im Nacken, dass ich also da diese Skrupel nicht mehr hatte, diesen Weg nochmal zu gehen. Ah, das heißt, ihr wohnt in einer Wohnung, seid aber de facto getrennt und dir geht es sehr schlecht, aber ihr lauft euch jeden Tag über den Weg. Ja, also ja, es ist jetzt so, dass ich... Schlaft ihr in einem Bett auch noch? Naja, das nicht. Sie war jetzt 4 Wochen im Krankenhaus. Und zwar hat sich das so zusammengetragen, dass sie auch tablettenabhängig ist. Und sie hat das so sehr stark betrieben mit den Tabletten und dementsprechend auch viele Aggressionen am Tag gehabt, die sie ausgelebt hat hier. Dadurch, dass ich ihr gesagt habe, dass ich mich von ihr trenne, ist sie dann so leicht auch wieder in die Psychose reingerutscht und ist dann ins Krankenhaus gegangen. Und hat dann da jetzt einen Tablettenentzug hinter sich und ja. Also ich erahne deine Belastung. Ja, die ist enorm. Belastung. Du hast gesagt, sie ist ja eine Borderline-Erkrankung. Ja. Vielleicht mit so ein paar Beispielen. Wie hat sich diese Borderline-Erkrankung bei deiner Freundin, bei deiner Frau gezeigt? Also ich sag mal so, im größten Teil läuft das aus im Psychoterror, der stattfindet. Also sie, wenn man was Schönes plant, dann sorgt sie auf jeden Fall dafür, dass es nachher negativ endet. Ja. Also wenn man zum Beispiel einen Kinobesuch machen möchte oder was weiß ich nicht, dann ist sie, wenn man da ist, angekommen ist mit den Kindern, dann fängt sie Streit an und dann wird das Ganze gecancelt und dann fährt man nach Hause. Du sagst, so ist es auch mit Einkäufe oder egal was. Ja, du sagst gerade mit den Kindern. Habt ihr Kinder in der Familie? Ja, ich habe 2 Kinder, also einen inzwischen 18-jährigen Sohn, der ist jetzt ausgezogen, aufgrund dessen auch, weil er das einfach nicht mehr tragen konnte. Ja. Und meine 14-jährige Tochter. Ach, die wohnt auch noch mit in der Situation? Die wohnt da noch mit drin, das heißt, du trägst nicht nur Verantwortung für dich, sondern eben auch noch für diese 14-Jährige. Der 18-Jährige ist jetzt ausgezogen. Ja. Klingt wirklich dramatisch, klingt bedrückend und klingt so, dass das wahrscheinlich das einzig Richtigste und Kluge ist, so schnell wie möglich da rauszukommen. Ja, das ist eben halt das Problem, ne? Schnell irgendwo rauskommen. Also ich weiß genau, dass sie nicht loslassen wird. Also sie hat keinen familiären Anhang mehr von ihrer Seite. Aufgrund dessen, und ich bin das, was sie noch hat. Ja. Und die Kinder, und daran wird sie sich auch festhalten. Du liebst und diese Frau überhaupt nicht mehr? Doch, ich liebe sie mit Sicherheit irgendwo. Meine Gefühle sind nicht abgestorben für sie, aber... Aber du möchtest definitiv mit weiß, ihr nicht dass mehr sie mir zusammen. Nicht gut tut. Ja, und du möchtest und definitiv mit ihr nicht mehr zusammen sein. Nein, möchte ich nicht mehr. Und jetzt war sie eben halt, wie gesagt, die Zeit über ein Krankenhaus. Jetzt ist sie seit gestern draußen. Sie sollte eigentlich von dort aus ins LKH überwiesen werden, um eine Therapie eben halt weiterzumachen, wegen der Abhängigkeit auch. Ja. Und dann Arzt haben eben halt auch, dass sie die DBT macht für Borderliner eben halt. Du sagst, sie sollte und die macht sie? Ich denke nicht. Sie hat jetzt heute hier das Auto entwendet und ist abgehauen. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie wiederkommt oder nicht wiederkommt. Ich habe keine Ahnung. Diese Wohnung, in der ihr wohnt, ist das eure gemeinsame Wohnung? Nein, das ist meine Wohnung. Ah. Aber ich kriege sie jetzt hier so auch nicht raus, weil dadurch, dass ich damals eben halt auch so krank geworden bin, ja, was hatte ich auch keine Kraft mehr für irgendetwas. Und sie hat mir dann natürlich auch zur Seite gestanden, so schlecht wie ihre Seiten manchmal sind, so gut sind auch die anderen Seiten, die sie hat. Also deswegen kann ich sie auch nicht so verurteilen. Aber ja gut, verstehe schon. Aber andererseits ist das so ein Fall, wie du mir das jetzt schilderst, in der Kürze der Zeit, dass da wahrscheinlich nur die ganz radikale das schaffe ich eben halt nicht. Methode. Das Radikale müsste ich eigentlich durchziehen, aber das schaffe ich selber nicht von meinem Wesenszustand her nicht und auch von meiner Kraft her nicht. Na? Hast du überlegt, dir selbst psychologische Hilfe zu suchen für diese Schritte? Ich bin selber in psychologischer Behandlung. Ich habe mir auch aufgrund dessen, weil sie mich finanziell ja sehr ruiniert hat, sag ich mal, habe ich mir auch Betreuung besucht. Also ich stehe zwar schon so in einem relativ geschützten Rahmen, habe aber selber eben halt auch die Schwierigkeit, dass ich mir schlecht Hilfe holen kann. Ja, aber du bist also ja in einer psychologischen Betreuung. Sagst du. Das bin hast, ich, ja. Hast du den Eindruck, dass du bei einem guten Typ bist, der dir auch so ein bisschen Kraft gibt und dich auch ermutigt, solche Schritte zu unternehmen? Also ich hatte jetzt einen teilstationären Aufenthalt in der Tagesklinik und habe dadurch eine sehr doch recht gute Therapeutin bekommen. Mhm. Aber ich habe eben halt jetzt erst die vierte Sitzung mit ihr hinter mir und aber sie bestärkt mich natürlich schon in dem, was wichtig ist für mich, mit Sicherheit. Bloß ich muss das kräftemäßig auch alles durchhalten. Du musst es durchhalten, aber ich glaube, das ist die einzige Rettung für dich und für dein Kind. Ich sage immer sehr ausdrücklich auch nochmal für dein Kind. Ja, ich habe heute nicht, auch meine dass irgendwann, wenn die Kinder mal alt sind, dass sie dir Vorwürfe machen, wie konntest du uns dieser Situation damals so lange aussetzen? Ich denke, das werden sie nicht tun. Ich denke, sie haben die Situation schon sehr gut erfasst. Also ich denke schon, dass meine Tochter auch schon das abschätzen kann und auch dieses Stalker-Verhalten auch schon. Umso besser, wenn da eine klare Trennlinie bald gezogen wird. Ja, das muss eben das halt Ziel das sein. Problem. Ich muss jetzt hier sowieso aus dieser Wohnung hier raus, weil eben halt durch den Auszug meines Sohnes das zu teuer ist. Ja, aber das ist doch eine wunderbare Chance. Dann suchst du dir alleine eine Wohnung mit deinem Mädchen. Das mache ich auch, aber ich muss jetzt eben halt die Zeit bis dahin noch überstehen. Wie lange dauert das noch ungefähr? Ja, ich muss erstmal eine Wohnung finden, wo ich mit meiner Tochter unterkomme und dann. Aber immerhin, das ist doch ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, ich hoffe, dass ich bis dahin komme. Ja, ja. Aber da ist eine Entscheidung gefallen und das ist für dich auch klar, dass du dann eine Wohnung nimmst für dich und deine. Ja, das ist definitiv klar. Das ist für mich und für meine Tochter und meine Eltern ziehen in meine Nähe. Und sehr gut. Das ist doch gut. Also es ist schon so ein bisschen abgesichert. Das heißt, du hast nur Angst für diese Übergangszeit. Die Übergangszeit, vor allen Dingen auch, weil sie heute einfach mit dem Fahrzeug weg ist. Und ich weiß jetzt nicht, was hier abläuft im Grunde genommen. Und sie weiß, dass sie mich damit auch trifft. Ja. Weil halt meine Gefühle für sie ja nicht abgestorben sind. Ne? Ja, sie hat dich damit in der Hand. Ne? Ja, absolut. Ja. So fühle ich mich auch momentan. Ich fühle mich auch benutzt und schikaniert und ich weiß gar nicht, wie man das alles so bezeichnen soll. Ja, es ist ein komplizierter Fall. Deswegen möchte ich gerne, dass mein Fachmann sich mit dir darüber jetzt weiter unterhält. Ja, das wird gut. Die große Linie finde ich richtig, möchte ich dich auch nochmal bekräftigen, dass das gut ist, was du da machst und unterstreichen, dass du irgendwann mit deinem Kind alleine wohnst. Und das wird sicher der große Schritt in Eigenständigkeit sein. Aber ich verstehe, dass du Angst hast für die Übergangszeit. Ja, das habe ich vor allen Dingen, wenn ich alleine lebe, dann wird sie nicht loslassen. Also eigentlich war für mich immer klar, wenn ich mich nochmal trenne, dann müsste ich eigentlich inkognito irgendwo unterkommen wieder. Mhm. Das letzte Mal, ich habe mich schon mal getrennt in der Beziehung und bin heimlich dann ausgezogen. Furchtbar, da hat sie mich auch wieder aufgefunden und war so. Aber du musst immer härtere Bandagen tragen und auf annehmen, wenn es dir auch wehtut. Ja. Das geht dann leider nicht anders, bis sie es kapiert oder bis man ihr helfen kann. Ich habe dieses Helfersyndrom. Und das habe ich mir schon gedacht. Dadurch hat sie mich natürlich, ich denke dann immer, oh Gott, das kannst du nicht tun, ne? Das kann man nicht machen oder so. Ich finde, du kannst es tun. Ja. Ich finde, du kannst es radikal tun, Gabriele. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Peter, meinem Psychologen, zurückrufen. Alles Weitere könnt ihr besprechen. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. Herzlich willkommen, Nora. 67, guten Morgen, Nora. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Nora. Ich möchte mich zu Anfang der Sendung schon bedanken für deine Sendung überhaupt und deine einfühlsame Art. Ich freue mich über das Kompliment. Vielen Dank, Nora. Nein, weil das kommt immer zu kurz bei den Leuten. Das ist das Allerwichtigste, deshalb sehe ich dich so gerne und so weiter und so fort. Ja. Dann möchte ich was ganz Erfreuliches obendrauf setzen auf diese Not und Pein, die viele Leute erleiden müssen. Hatte ich auch, weil ich habe drei nach einer schlimmen Kindheit, die zornige Mutter, Gott und so, drei schlimme Ehen, wo ich die abgebrochen habe und also das ganze Leben wenig Liebeslust erleben durfte, obwohl ich mich danach gesehnt hatte. Und so, aber es war eigentlich so. Ja. Und dann ist mir vor 8 Jahren das Glück des Lebens begegnet. Erst anderthalb Jahre auf Abstand, weil ich mich gar nicht traute. Er war jünger als ich und so. Aber es war eine magische Anziehungskraft, die traumhaft war. Wir brauchten uns nur zu berühren und standen in Flammen. Aber auf erotische, sinnliche Weise, also kein Sex oder so, weil ich bin der Meinung, wo Liebe fehlt, macht Sex auch nicht satt. Ne? Ja, da warst du so Ende 50, 60, als du ihn kennengelernt hast. Ja. Bist du mit diesem Mann heute noch befreundet? Ja, ja. Und das ist der Gag, sonst hätte ich es gar nicht gesagt. Ja. Seit 6 Jahren und so erfüllend und so beglückend, mit einer Zärtlichkeit, die beispiellos ist. Die man gar nicht beschreiben kann. Ja, kaum, also nur schwer beschreiben kann. Also mit Sex hat das eigentlich viel weniger zu tun, als eben mit dieser maßlosen Zärtlichkeit. So wie Zärtlichkeit, Erotik. Ja, François Sagan sagte vor 50 Jahren, diese maßlose Zärtlichkeit. Mhm. Und nach sowas hatte ich mich eigentlich immer gesehnt, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ja, und das Schöne ist ja an deiner Geschichte, wenn du sagst, dass du ein sehr schweres und auch unglückliches Leben hattest, dass du dann in einem Alter von 59 dein Glück findest. Ja. Und genau das erlebst, wonach du dich so sehr gesehnt hast. Das ist doch eine tolle Sache, ein großes Geschenk. Ja, ganz genau. Und da haben wir uns beide Glück gewünscht, weil er hatte auch keine so gute Zeit. Und wir haben unsere Träume nicht aufgegeben. Du hast gerade mehrfach beiläufig oder nicht beiläufig gesagt, dass das so direkt so mit Sexualität nichts zu tun hat. Gestatte mir dennoch die Frage, ihr schlaft schon auch miteinander. Ja, ja. Das schon, ja. Aber gegenüber diese Zärtlichkeit. Ist auch viel wichtiger. Ich finde ja Erotik auch viel, viel, viel toller und spannender als diesen plumpen Sex. Eben, absolut. Ja. Weil wir brauchen uns nur zu berühren und führen den anderen. Ja. Du sagtest neulich mal in einer Sendung, ja, man kann sich nicht selbst kitzeln. Ne? Mhm. Da muss ich schon lachen, weil das ist es eigentlich ja nicht. Das wäre doof. Also dann würde ich auf Kitzeln würde ich schichten. Aber wenn wir uns berühren, kann ich mir, also ich brauche nur meine Hand auf den Oberschenkel zu legen, dann denke ich, er berührt mich. Ja, super. Intensiv und imaginär ist das. Lebt ihr auch zusammen in einer Wohnung? Ja. Ja, also ist eine richtige Partnerschaft, ist das geworden. Ganz wunderschöne, zufriedenstellende, erfüllende, beglückte Beziehung. Hast du Kinder von aus früheren Familien? Nein, das habe ich verhindern können, weil die Ehen so schlimm waren. Denn mit Schlagen und so, da hört es dann auf. Und dazwischen, zwischen den Ehen hatte ich immer lange Phasen, bis ich wieder überhaupt hatte, nochmal eine Ehe einzugehen. Ne? Weißt du, Nora, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist, die du mir jetzt erzählst. Weil wir, wie du ja weißt, hier sehr oft sehr viele traurige Geschichten haben, freue ich mich natürlich über so glückliche Rückmeldungen und Anrufe. Ja, genau deshalb habe ich das gemacht, weil gestern hat mich auch die Frau so gefreut, die zum Schluss dann genau, das auch, war auch immerhin was Erfreuliches sagte. Genau. Nora, jetzt werde ich mal das Gespräch, glaube ich, beenden müssen, weil die Leitung ist so seltsam, es brummt so sehr. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben und dass du mir das erzählt hast und freue mich sehr für dein Glück und wünsche dir und deinem Partner, dass ihr noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lange all diese schönen Dinge werdet erleben können. Mhm. Danke dir und hoffe, dass es manchen Leuten Mut macht, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt. Alles Gute, Nora. Danke dir. Tschüss. Brummte stark, ne? Habt ihr das auch gehört? Ich habe es sehr intensiv gehört. Hier ist Kai. Kai ist 22. Hallo Kai. Ja, hallo. Guten Abend, Domian. Hallo Kai, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber wir werden es schon schaukeln. Um was geht's? Ja gut, also vor 2 Jahren hat mich meine Freundin verlassen. Mhm. Bin dann weggezogen. Also wir waren 2 Jahre halt zusammen auch, 2,5 Jahre zusammen. Ja. Bin dann weggezogen in eine neue Stadt. Mhm. Sie hat mich dann verlassen. Ich mache jetzt ganz schnell kurz Geschichte, ne? Genau. Mhm. War dann total platt wegen ihr, war voll fertig, habe versucht, über meine Gefühle, meine Schmerzen zu reden, habe dann meine Liebe zur Musik gefunden, habe mir einen Künstlernamen gegeben, Kane Cocaine, K-A-Y-N, K-O-K-Y-N, und habe mir Gedanken gemacht über das, was damals war, und da meine Gefühle aufgeschrieben, dass es die Leute hören, habe es auch im Internet reingestellt, bei YouTube, kann auch jeder hören. Ja. Wein um mich heißt zum Beispiel ein Lied, da rede ich über den Tod, wie ich den Tod nahe bin wegen ihr, weil ich mich wirklich auch umbringen wollte wegen ihr, war auch total fertig wegen ihr. Mhm. Ja, und jetzt sammle ich so die ersten Früchte. Aha. Weil Leute mich jetzt durch dieses Schicksal mit meiner Ex-Freundin halt irgendwie mögen oder auch meine Musik klicken und es anhören. Mhm. Ja, und jetzt sind auch gerade ganz viele in der Leitung, hören zu, sind alle stolz auf mich und das ist ja irre. Was ist das für eine Art von Musik, die du machst? Pop-Musik? So, das ist so eher Rap-Gesang. Also. Und teilweise auch soulig, aber sehr tiefgründig und Also sind das so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Das heißt, du hast das, deine Trauer aufarbeiten können in der Musik, genau, und in den Texten und hast dann noch deinem Hobby nachgehen können oder deiner Leidenschaft, genau, nämlich Musik zu machen. Genau, richtig. Und das Ding steht bei YouTube im Moment. YouTube drin, ja. Und wird oft angeklickt? Leider noch nicht so viel. Also wir sind ja noch in der Aufbauphase. Ich bin ja jetzt ein Jahr erst dabei, mache das auch erst ein Jahr. Ja. Und will auch 2010 mein Album aufnehmen, mache ich auch. Im März soll das rauskommen, Zeitmaschine. Also ich will richtig durchstarten. Ja. Allein durch diesen Schmerz und dieses Gefühl, was sie mir gegeben hat, habe ich diese Songtexte halt, die Leute wiederum hören, das sind und ich den Leuten damit höre. Ich glaube, das sind die besten Songtexte, wenn Musiker das selbst erlebt haben und wenn die schwere Zeiten hinter sich hatten und dann daraus Texte machen. Weil man merkt das, ob das einfach nur irgendwie so gereimt ist, nur so. Oder und die sagen mir auch oft, man hört das, dass ich es ernst meine und man hört auch den Schmerz in meiner Stimme und dieses Gefühl, also die Leute weinen auch wirklich um mich, im Lied weinen um mich. Und sagen auch, ich soll weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man eine Leidenschaft hat und ein Talent, soll man das unbedingt durchziehen. Und auf jeden Fall, finde ich super. Gibt es denn Aussicht irgendwie auf eine neue Liebe? Es gibt wohl eine, aber es läuft nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Das können natürlich die nächsten Songs. Sie ist übrigens auch eher sehr eifersüchtig, weil mir viele weibliche Fans jetzt schreiben. Ja, okay, das kann natürlich dann noch viel mehr und viel mehr werden. Ja. Aber Domian, ich wollte noch ein paar Leute grüßen. Ja, okay, weil die Sendung gleich vorbei ist, mach es ganz schnell. Ja. Einen aus Münster, der nennt sich Bishop, auch Raubkopierer, der hilft mir auch in meiner Musik sehr weiter. Ja. Ein sehr guter Freund von mir. Ja. Und ich wollte unbedingt ein Autogramm. Ja, das kannst du sehr gerne kriegen. Da legst du aber bitte nochmal für auf und dann rufen wir dich wegen der Anschrift an. Ja gut, mach weiter so, ne? Danke und ich wünsche dir viel Erfolg und auf dass du ein großer Musikstar bald wirst. Ja, dann melde ich mich nochmal bei dir. Sehr gerne. Tschüss, Kai. Okay, danke, ciao. So ihr Lieben, 1.59 Uhr und 35 Sekunden. Unsere Sendung für heute Nacht ist vorbei in der Technik Patricia Unger. Morgen freue ich mich wieder auf euch. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann auch wieder mit einer freien Themenrunde. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen. Bye bye.